1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt Tatort Familie. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sehr unter ihrer Familie leiden oder gelitten haben, in deren Familien es Gewalt und Unterdrückung gibt, aus religiösen und traditionellen Gründen vielleicht, oder weil der Vater und die Mutter oder die Mutter herrschsüchtig ist. Oder vielleicht auch, weil die Familie einer Sekte angehört und dort Dinge passieren, die man im weitesten Sinne des Wortes dann auch als gewalttätig vielleicht bezeichnen könnte. Tatort Familie, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, über dieses Thema, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, der erste Anrufer ist Muharrem. Stimmt das? Ja. Muharrem, 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Muharrem. Spreche ich das richtig aus? Ja, ganz genau. Prima. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, Tatort Familie. Ja, ganz genau, Domian. Weil ich Riesenprobleme habe mit meiner Mutter. Mhm. Und ich komme einfach nicht gegen sie durch. Sie ist wie eine Mauer, wo ich einfach nicht drüber springen kann, wo ich einfach nicht durchlaufen kann. Weil sie immer dazwischen ist, schon seit meiner Kindheit aus an. Beschreib mir mal die Probleme, die du mit deiner Mutter hast. Was macht sie? Was ist los? Ich habe eine deutsche Freundin und sie setzt sich so gesehen zwischen uns und versucht sich durchzusetzen. Woher kommt deine Familie? Ich bin Türke. Du bist Türke. Mhm. Deine Mutter lebt auch in Deutschland? Ja, ganz genau. Und leben deine Eltern zusammen? Nee, meine Eltern leben getrennt. Hast du Geschwister? Ja, meine Schwester ist 18 Jahre alt. Ja. Ich habe noch einen kleinen Bruder. Ah, du bist der älteste Sohn. Ich bin der älteste Sohn. Und die Mutter möchte nicht, dass du eine deutsche Freundin hast? Ja, ganz genau. Wie lange hast du denn eine deutsche Freundin schon? Ich habe schon öfters so Freundinnen gehabt und jetzt habe ich eine ernsthafte Beziehung schon seit 2 Jahren. Mhm. Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Ach, ihr wohnt auch zusammen? Mhm. Ja. Und ja, wie verhält deine Mutter sich jetzt zum Beispiel deiner Freundin gegenüber? Am Anfang war das mehr so hintenrum und meine Schwester hat direkt ihre Meinung gesagt, was sie von ihr hält oder was sie so gesehen, was sie von Deutschen hält. Deine Schwester auch, die 18-jährige Schwester? Ja, ganz. Was hält deine 18-jährige Schwester von Deutschen? Deutsche Schlampe und. Ich meine, sie nimmt kein Blatt vom Mund und... Also die Schwester steht auch nicht auf deiner Seite? Ja, ganz genau. Und was sagt die Mutter? Meine Mutter... Am Anfang war das so mehr so hintenrum und jetzt zeigt sie schon, jetzt geht sie dann mehr so auf mich los und... Was heißt das, sie geht auf dich los? Ja, sie sagt zu mir, dass ich eine Türkin holen soll, von wegen, dass sie hinter ihr putzen soll, kochen soll und wenn sie alt ist, dass sie auf sie aufpassen soll. Eine türkische Freundin, eine türkische Frau sollte das dann machen? Das möchte sie gerne so haben, ja. Alte Tradition von uns weiterführen, so wie sie gelernt hat. Aber wie spricht deine Mutter über deine deutsche Freundin? So gesehen ins Gesicht lächeln, aber so hintenrum, wenn sie nicht da ist, zu mir rüber ihre Meinung sagen, dass sie davon nichts hält. Ja, also deine Freundin kommt schon auch mit zu dir und deiner Mutter, also nach Hause. Ja. Früher mal, jetzt nicht mehr. Stritten. Kommt denn deine Mutter zu euch? Ihr wohnt ja zusammen, deine Freundin und du. Kommt deine Mutter denn schon mal zu euch zum Besuch? Nee, zurzeit hat sich das nicht ergeben, weil sich die Streitereien sich erhäuft haben. Ja. Ist das Hauptproblem zwischen dir und deiner Mutter oder war deine Mutter, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, immer schon problematisch für dich? Immer schon. Das war schon immer schon problematisch. Mein Vater ist ein Spieler. Ich hatte schon mit sehr frühem Alter, zumindest mit 8 oder mit 10 Jahren, hatte ich schon eine Verantwortung zu tragen, mit dir oder mit meinen Geschwistern zu den Ärzten gehen, Einkäufe zu erledigen, Papierkram zu machen, weil sie nicht Deutsch sprechen kann. Was waren denn die Hauptprobleme, die du früher mit deiner Mutter hattest oder auch heute noch außerhalb der Problematik mit der Freundin? Dass sagen, das Wort zu sagen, nein, lass mich bitte. Ach, du kannst nicht nein sagen? Ja, ganz genau. Weil sie bestimmt und sie sagt immer, du sollst dies machen, mach jenes und dieses und du musst dann immer parieren. Ganz genau. Und wenn du mal nein sagen würdest, was passiert dann? Dann würde sie auf Mitleid tun, von wegen, ich habe dich großgezogen, du hast die Verpflichtung gegenüber. Ah, ich verstehe, sie setzt dich sehr unter Druck. Sie setzt mich und seelisch-psychischen Druck. Ja, ganz genau. Mhm. Und ganz gravierend spürst du es im Moment und das ist das Hauptproblem für dich, deine Beziehung zu deiner Freundin. Ja, natürlich. Ja. Wie geht denn deine Freundin damit um, wenn sie spürt das ja, sie weiß das ja auch, dass ihre Schwiegermutter in Anführungszeichen sie überhaupt nicht mag und dass die Schwester sie deutsche Schlampe nennt. Ja, ein Jahr lang ging das gut, also nicht gut, so zumindest ruhig und jetzt sagt sie ihre Meinung, sie vertritt ihre Meinung. Hm. Und wie ist ihre Meinung, wie ist die Meinung deiner Freundin? Sie setzt sich durch. Wenn jemand was sagt, dann sagt sie ihre Meinung von wegen, nein, es ist so und so. Oder wenn sie beschimpft wird, beschimpft sie zurück. Sie zeigt, sie zeigt ihre Zähne. Gab es denn schon mal einen richtigen Streit zum Beispiel zwischen deiner Schwester und deiner Freundin? Ja, da bin ich dazwischen gegangen. Ach. Dazwischen gegangen wäre schon, ich will nicht wissen, was da alles passiert wäre. Die beiden Mädels haben sich richtig in die Haare gekriegt. Ja, würden sich richtig in die Haare kriegen. Ja. Weißt du noch, um was es da ging in dem Streit? Da waren wir einkaufen und da war irgendwas, zumindest mit Holland. Wir wollten nach Holland, meine Mutter war am Umziehen und sie hat darauf bestanden, dass ich nicht nach Holland fahren sollte. Mhm. Die Mutter? Ja, meine Mutter. Mhm. Und sie hat sich auch durchgesetzt. Ja. Und deswegen haben die beiden Mädels sich gestritten? Ja, und dann meine Schwester, ja, ich muss mich, sie vertritt so gesehen die Meinung von meiner Mutter. Mhm. Meine Freundin hat ihre Meinung gesagt und danach haben sie sich fast in den Köpfe bekommen. Ich verstehe. Eigentlich so eine Lappalie. Du bist ein erwachsener Mann. Du bist nicht ein Junge, du bist ein erwachsener Mann von 26 Jahren. Da möchtest du dein eigenes Leben führen und verständlicherweise, dass du dich dann angegriffen fühlst und bevormundet fühlst, auch wenn Schwester und Mutter dir ständig reinreden. Natürlich, ja, ganz genau. Und das seit meiner Kindheit her und ich kann mich einfach nicht durchsetzen. Wie alt ist der kleine Bruder? Der ist 14. Ja, 14 ist ja schon ein gutes Alter. Wie, hält der sich ganz raus oder hat der auch schon eine Meinung? Nee, der hat auch so einen Knack drin. Das heißt, der hält auch eher zur Schwester und zur Mutter? Der ist eher dazwischen. Dazwischen, gut. Also hast du noch keinen Verbündeten oder keinen richtigen Gegner. Das ist noch relativ neutral. Da bist du aber wirklich in einer sehr schwierigen Situation. Da ist auf der einen Seite deine Familie, die Heimat, die Mutter, die Schwester, zu denen man eng verbunden ist. Auf der anderen Seite deine Freundin, die du liebst. Ja, ganz genau. Ich steh richtig dazwischen. Gibt es sonst noch andere Familien, irgendwie Cousins oder Cousinen, die dir auch noch das Leben schwer machen? Gott sei Dank habe ich mit denen überhaupt keinen Kontakt mehr. Also das Hauptproblem ist wirklich die Mutter und die Schwester. Ja, ganz genau. Mhm. Weil ich mehr so von Familie mehr Hinterhalt gesehen habe seit meiner Kindheit her. Ja. Hast du Sorge, dass deine Liebe, ich sag, nenn das mal so, deine Liebe, die Liebe zu deiner Freundin, dass die kaputt gehen könnte unter diesem Druck? Ja, aber ich halte zurzeit mehr zu ihr, mhm. Weil ich sie verstehe. Und innerlich frisst mich das schon auf. Glaube ich. Das glaube ich. Los ist. Das glaube ich, dass einen das auffrisst. Aber meine Meinung dazu, Muharrem, ist ganz eindeutig. Ich finde, dass du das Recht hast auf dein eigenes Leben und deine Entscheidung. Natürlich. Du sollst gut zu deiner Mutter und zu deiner Schwester sein. Aber die sollen auch gut zu dir sein. Und das bedeutet, wenn sie gut zu dir sind, dass sie dir deine Freiheit lassen und tolerant dir gegenüber sind. Ja, das so ist die Spielregel, finde ich. Ich gebe dir auch recht. Ich gebe dir auch recht, aber ich komme von diesen psychischen Belastungen nicht davon. Ich weiß, dass das richtig ist. Ja. Naja, ich meine, du gehst ja schon eine ganze Weile mehr oder weniger deinen eigenen Weg. Du hast deine deutsche Freundin, wohnst mit ihr auch zusammen. Das heißt, du hast dich ja schon abgenabelt und schon einiges selbstständig auf die Beine gestellt. Ja, natürlich, aber mein Kopf lässt mich nicht in Ruhe. Verstehe. Addition und dies und das. Mhm. Damit mit Regeln bin ich aufgewachsen. Mhm. Und ich möchte einfach diese Regeln nicht mehr haben. Ich möchte einfach selbstständiges Leben haben. Ja. Das verstehe ich. Und dann setze auch alles daran, Muharrem, dass du das tust und dass du dein eigenes Leben hast. Und sag in aller, mit aller Liebe, dass deine Mutter, dass du sie ehrst und dass du sie liebst wie deine Mutter, aber sie soll dir die Freiheit lassen. Und wenn sie das nicht kann, dann bedeutet das etwas ganz Schlimmes. Das bedeutet zunächst den Bruch. Und den wirst du, wenn du deinen Weg gehen willst, den wirst du in Kauf nehmen müssen. Das weißt du auch. Das denkst du nicht, weil das ein schlimmer Gedanke ist, aber du wirst es wissen. So wie du mir das gerade geschildert hast, gibt es ja im Moment keinen Kompromiss. Das ist ja alles irgendwie so verkantet. Ja, ganz genau. Ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwann dann die Eltern doch wach werden und denken, naja, ich will das Beste für den Jungen und das Beste für den Jungen ist seine Freundin. Weißt du? Ja. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du etwas tust, was du überhaupt nicht bist und was du überhaupt nicht willst. Und somit würdest du dein eigenes Leben kaputt machen. Ja, sie will mich kontrollieren, bevormunden. Ja, das machen viele Mütter. Leider. Das ist das gehört man immer wieder. Das hat auch mit kulturellen Unterschieden nichts zu tun. Das gibt's auch in deutschen Familien. Da muss man sich von befreien. Und wenn man auch erstmal den bitteren Weg gehen muss, dass man in Kauf nimmt, dass man erstmal getrennt ist, dass es eine Trennung gibt. Wie soll ich das überwinden mit dem Kopf? Das ist nicht leicht. Ja, mit dem Herzen überwinden, das ist das Schwierige, glaube ich, weil du natürlich an deiner Familie, deiner Mutter hängst. Ja. Da gibt es keine goldene Regel. Ich finde, dass man letztendlich das tun muss, was man spürt, was man innerlich tun sollte. Und das hast du mir gerade gesagt, was du eigentlich willst. Und du tust es ja auch schon, wie gesagt. Ja. Mach es weiter so und dann musst du die negativen Folgen zunächst mal in Kauf nehmen. Und das wird sich alles ändern. Bitte? Und das wird sich alles später ändern. Ich bin sicher, wenn du diesen Schritt dann endgültig gegangen bist, dass du irgendwann, am Anfang wird es schwierig sein, dass du irgendwann schon sagen wirst, das war genau richtig. Ich musste es tun. Sonst wäre ich, Muharrem, untergegangen und kaputt gegangen. Kann dir nicht mehr sagen dazu. Es ist immer der schmerzhafte Loslösungsprozess von einer sehr nahen Bindung von Eltern und Erwartungshaltungen und was alles dahinter steckt. Es ist immer dramatisch. Das geht meistens nie locker und leicht. Es ist ein Machtkampf, ist das ja auch. Ja, ganz genau. Ja. Und in diesem Machtkampf stehst du mittendrin. Da musst du halt jetzt auch dein Ding durchziehen. Immer mit der Option und auch immer mit dem Hinweis, ich liebe meine Mutter. Aber sie sollen mir meinen Weg lassen. Wow. Mehr kann ich nicht sagen, Muharrem. Ich danke dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles Gute, wirklich. Kann ich vielleicht die Therapeutin auch noch auf? Sehr gerne, sehr gerne. Du legst auf und wir rufen dich gleich sofort zurück. Sabine ist die Therapeutin heute Nacht. Ich danke dir, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Gute, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Tatort Familie. Ich möchte mit Leuten sprechen, die große Probleme in ihrer Familie haben oder hatten, in deren Familien es Gewalt gibt, in deren Familien vielleicht auch seltsame religiöse oder traditionelle Vorstellungen herrschen, in deren Familien vielleicht eine gewalttätige Mutter das Sagen hat, ein gewalttätiger Vater das Sagen hat oder Sagen hatte. Vielleicht liegt es auch schon viele Jahre zurück und ihr habt das alles sehr gut noch in Erinnerung, weil es euer Leben geprägt hat. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Oliver ist 42, ich grüße dich. Hallo. Hallo Oliver. Grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja, genau. Ich bin 42 Jahre alt. Und ich war mir nicht ganz schlüssig, ob ich mich melden soll zu dem Thema, weil das natürlich auch alles aufwühlt wieder. Bei mir ist es so, dass die Person, die mich geboren hat, ich möchte bewusst das normale Wort nicht sagen, weil ich das nicht sagen kann. Von frühester Kinderzeit und Jugendzeit, bis ich mich letztendlich endgültig von zu Hause dann entfernen konnte mit 18 Jahren, also schwerstkörperlich misshandelt hat. Schwerstkörperlich misshandelt hat? Mhm. Was hat sie denn? Zerschlagen von oben bis unten. Also ich wurde eigentlich immer geschlagen, wenn ich aus der Schule kam. Ja. Ich komme aus einem sehr reichen Elternhaus. Bist du Einzelkind? Nein, ich hätte eigentlich 4 Geschwister, aber eine Schwester, die zwischen mir und meinem Bruder kam, die ist gleich nach der Geburt, nach ein paar Wochen verstorben. Die mich geboren hat, hat praktisch jedes Jahr ein Kind bekommen. Und ist sie mit allen Kindern so umgegangen wie mit dir? Besonders mit mir und mit meiner Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich. Also sie hat praktisch jedes Jahr ein Kind geboren, bis auf eine Schwester, die später nachkam. Mhm. Aber diese Gewalttätigkeiten dir gegenüber, die fingen schon also ganz früh an, soweit du zurückdenken kannst. Ganz genau. Und ich weiß auch, dass ich im Hass von ihr geboren worden bin. Warum? Das hat sie also auch immer gesagt, weil meine Eltern praktisch jedes Wochenende auch Streit hatten. Mein Erzeuger, sage ich mal, oder in Anführungszeichen mein Vater, hat sich also vor ihr ja auch eingeschlossen. Und da musste ich also immer mit anhören, dass sie zu ihm gesagt hat, du hast mir jedes Jahr ein Kind angedreht und ich wollte keine Kinder. Also der Vater stand auch unter ihrer Fuchtel. Ja, genau. Der Vater konnte euch Kinder, konnte dich nicht schützen. Konnte mich nicht schützen und konnte uns nicht schützen und sollte eigentlich auch das, was sie befohlen hat, ausführen. Er sollte uns auch schlagen, aber das hat ihm widerstrebt. Das hat er nicht getan. Nein, und deine Mutter hat dich, beschreib mir das bitte mal, wie in welcher Art und Weise sie dich immer und immer wieder geschlagen hat. Also sie hat zum Beispiel, wir wurden verhört auch, praktisch nach der Schule hatten wir in ihr Schlafzimmer praktisch zu kommen oder in die Küche. Sie hatte auch zum Beispiel, wenn sie klopfte, mussten wir praktisch auf Klopfzeichen, wie praktisch Bedienstete oder wie Sklaven, mussten wir praktisch dahin kommen und Rede und Antwort stehen und sie auch bedienen und alles. Mhm. Und die Misshandlungen gingen dann so, bei solchen Verhören in der Küche wurde dann die Herdplatte angemacht und hat sie dann unsere Hand genommen und auf die heiße Herdplatte gelegt. Dann zum Beispiel ein ganz spitze Messer, Brotmesser oder Fleischmesser, genau auf die Mitte von der Brust gehalten, wo der Solarplexus ist. Dann zum Beispiel auch mit einem sogenannten Bodenstock, wo man eine Dachboden mit runterholt, die Treppe, kriegten wir also da mit dem Holzstock oder mit der Eisenkrampe, weil bei uns zum Beispiel auch die ganzen Sachen, alles war abgezählt, wir kriegten nichts zu essen. Wenn zum Beispiel ein Apfel gefehlt hat, mussten wir uns alle hinstellen mit runtergelassenen Hosen und kriegten praktisch so lange Prügel, bis irgendeiner gesagt hat, er hat den Apfel genommen, ob es nun war oder nicht. Dann hat sie auch, weiß ich, dass sie mir zweimal also auch ein blaues Auge geschlagen hat. Das war sogar bei einem Mal sogar noch, kurios kann man nicht sagen, aber da hat sie so eine ganz harte Wurst genommen, so eine Salami. Mhm. Und wir hatten da so eine Theke bei uns in der Küche. Mhm. Und die hat sie genau auf mein Auge, sodass ich mit diesem blauen Auge in die Schule gehen musste. Und natürlich fiel das ja in der Schule auch auf. Und da hat sie dann einen Arzt praktisch gebeten, er möchte eine Falschaussage machen. Ich bin fassungslos, was du erzählst. Das ist ja unfassbar. Und ich habe mir dann eine sehr schwere Krankheit auch gewünscht, um geliebt zu werden, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich bin ja dann, mit 12 Jahren habe ich ja dann angefangen, von zu Hause wegzulaufen. Ich bin in einem ganz kleinen Ort groß geworden. Lass mich mal eben unterbrechen, Oliver. Hat das niemand im Umfeld all die Jahre mitbekommen? Keine Lehrer, kein Pfarrer, irgendjemand, keine Verwandten, Nachbarn? Nein, es wurde immer von ihr so praktisch dadurch, dass die das große Haus da stehen hatten, mein Vater immer das große Auto da stand vor dem Haus, der bei einer großen Firma beschäftigt war, wo das immer alles vertuschen. Als ich dann weggelaufen bin, irgendwann mal mit 12 fing das ja an, dass ich immer weggelaufen bin, und die Polizei wurde ja auch dann eingeschaltet, weil sie mich ja hat suchen lassen, und mit 16 war das Jugendamt dann irgendwann mal bei uns. Du hast bei der Polizei selbst aber auch dann nichts gesagt, weil du Angst hattest. Ich habe dann später mal den Mut aufgebracht, erinnere ich mich, als ich wieder mal trampenderweise auf einer Ausreisetour, um mich dem zu entziehen, von der Polizei in so ein Auffangslager irgendwie kam. Mhm. Die haben mich da auf einer Autobahnraststätte aufgegriffen. Ja. Und ich kam dann da in so ein Heim, so eine Art rein. Und da hast du gesprochen? Und da habe ich dann gesagt, weil ich ja wusste, dass mein Vater mich wiederholen würde und dass, wenn ich nach Hause kam, ich sowieso ja nur wieder Schläge von oben bis unten bekommen würde. Haben die dir geglaubt? Da habe ich dann nur gesagt, ich möchte ins Heim, aber ich habe das nicht so richtig wahrscheinlich durchbringen können. Also kamst du wieder nach Hause? Kam ich wieder nach Hause, ja. Und ich rufe auch aus dem Beweggrund an, dass ich denjenigen, denen heute sowas passiert, weil ich bin ja jetzt nur schon jahrelang aus dieser Situation raus. Mhm. Ne? Ich bin aber total traumatisiert und ich habe das eigentlich auch therapeutisch und psychologisch nie aufgearbeitet. Ich möchte eigentlich denen sagen, die sich vielleicht heute bei dir noch melden oder auch überhaupt in deinen Sendungen, dass ich sagen möchte, die sollen sich möglichst irgendwie zur Wehr setzen und dass sowas geahndet wird. Unbedingt, und früh dem Jugendamt Bescheid sagen und sich trauen, anderen Menschen zu öffnen, ja. Und dass die Eltern begreifen, die Kinder sind nicht denen ihr Eigentum, sie können nur liebevolle Leitfäden und in liebevoller Erziehung Leitgedanken sein für die Kinder. Mhm. Aber das bei uns war ja Tyrannei, und ich habe mir ja dann diese Krankheit gewünscht, und ich muss dir leider sagen, ich bin jetzt an einer tödlichen Krankheit seit 16 Jahren erkrankt. Nämlich? An welcher Krankheit? Ich möchte das nicht so. Okay. Nicht so gern. Du hältst es für möglich, dass das dein intensiver Wunsch, schwer krank zu werden, wirklich dafür zu geführt hat, dass du krank geworden bist? Ich habe mir nicht die Krankheit gewünscht, die ich heute habe. Aber es sind so komische Lebensverläufe, dass ich dann mit 27 mich mit einer der schwersten Krankheiten infiziert habe, die es heute gibt, nach dem heutigen Wissensstand. Oliver, gestatte mir noch ein paar Fragen zu diesem schrecklichen Elternhaus, was man ja gar nicht Elternhaus nennen darf. Du bist mit 18 dann da rausgekommen. Wie war das? Wie kam das, dass du mit 18 dann weg warst? Ich bin schon mit 16, 17 konnten zwei schwule Freunde, sage ich mal, von mir, zwei schwule Männer, die konnten erwirken, dass ich in ein Internat kam, nach Berchtesgaden. Und die wurden aber dann von meinen Eltern auch angezeigt, weil da dann gesagt wurde, die hätten mich verführt. Aber mit 18 warst du dann definitiv draußen? Ich bin dummerweise dann irgendwie nochmal, weil ich immer noch gehofft hatte, irgendwie würde sich was ändern. Bin ich dann, da muss ich wohl nochmal zu Hause gewesen sein, aber ich glaube, zuletzt war ich zu Hause, als ich 18 war. So, lebt die Mutter heute, also ich entschuldige, wenn ich das Wort Mutter sage, lebt diese Frau heute noch? Anzunehmenderweise ja. Du hast sie wie lange nicht gesehen? Ja, seit ich 18 bin. Seitdem nie wieder gesehen? Sie weiß, welche Krankheit ich habe, und hast du Kontakt zu deinen Geschwistern? Ich hatte zu meiner Schwester, wo ich eben sagte, die auch so geschlagen wurde, die ein Jahr jünger ist, hatte ich Kontakt, aber das ist wieder abgebrochen, weil ich, glaube ich, nicht mir sicher bin, dass sie genau weiß, in welcher Stadt ich lebe. Also, das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Erinnerung, wenn du an deine Vergangenheit denkst. Und würdest du so weit gehen, dass diese Frau oder diese beiden Menschen dich kaputt gemacht haben? Ja, besonders die mich geboren hat. Die hat mir ich hätte ganz andere Weichen gehabt. Hast du die Frau? Auch beruflich. Was heißt hassen? Ich hatte so viele Jahre Zeit, praktisch bis auf die 5,5 Jahre, wo ich mit einem Mann in einer Beziehung war. die sehr schön war, um nachzudenken. Und ich weiß nicht, wenn ich sie hassen würde, wäre ich genauso schlimm wie sie. Das ist eine gute Einstellung. Ich sehe meine Aufgabe in der Welt. Ich habe leider meinen Freund verloren. Der lebt zwar, aber wir kennen uns jetzt 10 Jahre. Wir waren 5,5 Jahre zusammen. Und ich wusste mit 16, dass ich schwul bin. Und ich sehe meine Aufgabe im Leben darin, noch einmal, auch mit meiner schweren Erkrankung, noch einmal Liebe zu finden im Leben, damit mein Leben einen Sinn hat. Lieber Oliver, ich glaube, alle Menschen, die uns jetzt zuhören, wünschen dir das nur wirklich von tiefstem Herzen. Ich finde das sehr erschütternd, was du sagst, und ich weiß auch wertzuschätzen, dass du das Vertrauen hast, dich hier so in aller Öffentlichkeit dazu zu äußern. Das ist ja nur auch sehr schwer und nicht sehr einfach getan. Ich habe mir auch überlegt, dass ich, bei mir steht jetzt eine Kur an, und ich möchte nach der Kur eventuell, wenn es mir nicht besser geht und ich auch so schnell wieder keinen neuen festen Freund finde, habe ich mir überlegt, dass ich eine tierbezogene Therapie machen möchte, so wie es das auch für Kinder gibt, aber auf einem Bauernhof, weil ich Tiere sehr mag und ich das sehr entspannend, um da noch mehr Selbstbewusstsein und auch Ängste vor Menschen abzubauen. Sicherlich eine sehr gute Idee. Und ich würde gerne, weil ich das natürlich nicht so fachkundig kann, dass du mit meiner Psychologin vielleicht auch diese Idee noch ein wenig vertiefst. Habt ihr da auch einen Mann? Es fällt mir leichter, mit einem Mann über solche Sachen zu sprechen. Leider heute nicht. Dann müssten wir könnten das so machen, dass wir dich morgen nochmal anrufen. Ja, morgen ist dann kann ich ruhig auch mit der Kollegin sprechen. Ja, sonst könnt ihr euch ja auch morgen nochmal vertagen. Morgen ist ein Kollege hier. Ja. Ich danke für dein Vertrauen, Oliver. Ich möchte nur sagen, wie gesagt, dass das möglichst, weil man immer so hört, Muttertag, und die Mütter werden immer so Lob gepriesen, und ich hatte damals schon mal so auch in der Sprühenszene Kontakt mit einem älteren Mann, Psychologe, und der auch sagte, es gibt so schlimme Mütter, die praktisch so heißen, aber... Aber das haben wir hier auch schon aufgehört, Oliver, das weiß ich, da hast du völlig recht. So, und das jetzt. Wollte ich sagen, dass die sich möglichst auch wehren sollen, ne? Genau, das hast du, war ja auch mit deinem Anliegen des Anrufes hier bei mir, und das ist auch gut rübergekommen, das glaub mal. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, und du wirst von Sabine zurückgerufen. Alles Weitere könnt ihr dann im Hintergrund besprechen. Alles klar. Alles von Herzen, alles Gute, und auf dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, Oliver. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Gute Nacht. Und weiter geht es mit der Selina. Guten Morgen. Hi. Selina. Schön, dass du angerufen hast. Danke. So, das geht auch zu unserem Thema heute, Tatort Familie. Genau. Was ist bei dir los oder euch los? Also ich wurde mit 14 gezwungen zu heiraten. Mit 14? Genau. Von wem und wo? Also das so, dass ich mit 12 Jahren abgehauen bin von zu Hause, weil ich sehr viel Gewalt erlebt habe. In der Familie? Genau. Von wem? Vom Eltern halt, vom Papa, Mama, Bruder. Also Gewalt heißt, die haben dich geschlagen? Genau. Und von dort aus bin ich dann halt abgehauen, kam ins Heim rein. Nach 2 Jahren später bin ich dann wieder nach Hause gegangen. Es war halt ein kurdischer Feier, wo ich halt wieder um Verzeihung gebeten habe. Eine kurdische Feier? Genau. Also ich bin in Syrien, komme aus Syrien. Aber du bist abgehauen, da wohntet ihr schon in Deutschland? Genau, ich bin hier geboren. Du bist hier geboren, ja. Genau. Naja, dann auf jeden Fall bin ich wieder nach Hause gegangen, weil es gehört sich nicht nach unseren Traditionen, dass ein Mädchen irgendwie alleine lebt und wie auch immer. Dann haben meine Eltern eben vereinbart, dass sie halt in den Urlaub fliegen, nach Syrien. Waren halt in Syrien, haben mir einen Mann ausgesucht, den ich nicht kannte, der 23 Jahre alt war. Und dann war ich dort, haben mich verlobt, war dann verheiratet. Moment mal, langsam. Warst du mit nach Syrien geflogen? Wie bitte? Bist du mit deinen Eltern nach Syrien geflogen? Genau. Ich dachte halt, weil wir jedes Jahr mal einen Urlaub gemacht haben, Verstehe. Dann war die ganze Familie halt mit Und dann haben die dir quasi in diesem Urlaub einen Mann da ausgesucht und dich in diesem Urlaub dort unten auch mit dem 23-jährigen Mann verheiratet. Genau. Nach kurdischer Tradition. Genau. Ja. Und du warst 14 Jahre alt. Genau, was ich eigentlich nicht verstehe, das steht weder noch in der Religion noch nach diesem menschlichen, wie auch immer. Also das finde ich asozial, was sie da gemacht haben. Ja, was bedeutete das dann? Da warst du nun verheiratet, kam dieser Mann, dieser junge Mann mit nach Deutschland? Nein. Nein. Ich bin dort 2 Jahre lang geblieben. Ach war so, dann im ach 7. So. Monat schwanger. Mhm. Also von ihm. Also ich wurde erst verheiratet, dann war ich im 7. Monat schwanger. Bin dann wieder nach Deutschland geflogen mit diesem Gewissen, dass ich meinen Ex-Ehemann hierher hole und hier halt diese Ehe weiterführe. Mhm. Aber ich war dann gegen, hab meinen Eltern dann gesagt, ich möchte ihn nicht. Mein Vater hat mich dann geschlagen, als ich im 8. Monat war, hat mich dann rausgeworfen. Meine Mutter hat dann sowieso Depressionen gehabt. Ich habe noch 9 Geschwistern. Mhm. Und von diesem ganzen Problem bin ich dann zu meinem Bruder eingezogen. Damals hatte ich einen Sprachfehler, also ich spreche gerade ein Jahr so. Und du hast dann dein Kind auch bekommen. Genau, genau. Ja. Dann war ich im Krankenhaus, dann kam das Jugendamt von der AfD, ja. Meinte dann zu mir, entweder ich komme jetzt zu einer Mutter-Kind-Heim oder das Kind wird mir halt weggenommen. Ich habe es na klar auch akzeptiert. Du hast was? Ich habe es auch akzeptiert, dass ich in eine Mutter-Kind-Heim reinkomme. Ja, ja. Und dann habe ich 9 Monate lang mit meinem Sohn gewohnt, der jetzt 6 Jahre alt ist, ja. Der aber leider nicht mehr bei mir lebt. Sondern? Er lebt in einer Pflegefamilie. Ach ja. Hm. Aber du hast dich dann damals durchgesetzt gegen deine Familie. Genau. Und hast, da warst du ja auch gerade mal erst 16, ne? Wenn ich genau. mal überschlagsmäßig rechne. Und hast dann gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will auch nicht diesen Mann haben, mit dem ich nichts zu tun habe. Den kanntest du ja gar nicht vorher, ne? Genau. Hm? Den habe ich erst nach dem Hochzeitstag. Wie war denn das? Wie ist das denn überhaupt, wenn man dann plötzlich mit einem Mann verheiratet wird, den man überhaupt nicht kennt, der ein Wildfremder ist? Wie war das zwischen euch beiden? Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe sehr psychische Probleme dadurch bekommen. Ich habe schon an Mordgedanken gedacht. Ich hatte keine Lust mehr. Ich habe gedacht, was ist das für ein Sinn, was ist das für ein Leben, das andere Menschen für mich bestimmen, weil ich wollte unbedingt meine Schule beenden. Mhm. Ich wollte halt das machen, was mir zusteht und nicht irgendein anderer ja. Mensch. Ja. Hat dieser Mann dich auch schlecht behandelt und geschlagen ja. vielleicht? Ja, auch. Also wenn ich, ich wollte mit ihm nicht schlafen und ich musste mit ihm schlafen. Mhm. Und das war ekelig, das war abartig, das war, ich kann es nicht beschreiben, das war einfach nur ekelig. Das heißt, du hast 2 Jahre wirklich schlimm gelitten in Syrien. Genau, nicht nur da, sondern hier in Deutschland gleich. Auch, aber das ist wahrscheinlich dann noch eine besonders gravierende Erfahrung für dich gewesen, dass du dann auch aus dem Land, in dem du geboren wurdest, weg musstest und in eine für dich damals recht fremde Welt gehen musstest. Genau. Ja. Wie ist die Situation heute, Selina? Du bist 21 Jahre alt, dein Kind lebt in einer Pflegefamilie. Wie ist dein Kontakt zu deiner Familie? Kontakt zu meiner Familie habe ich abgebrochen. Also ich habe seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr. Mhm. Mein Sohn darf ich leider nur einmal im Monat sehen, auch nur für 2 Stunden. Wie kommt das, dass er überhaupt in einer Pflegefamilie wohnt? Es war damals so, dass meine Familie, also das war so, ich hatte einen Sprachfehler. Ich konnte nicht sagen, was ich denke, was ich fühle, was ich wollte. Umso besser kannst du es jetzt, du sprichst perfekt. Logopädin. Ah ja, toll. Mhm. Und dann hat eben das Jugendamt so entschieden, dass ich irgendwie ja familiärische Probleme habe und da ich ja aus einer kurdischen Familie komme, dass diese Gewalt dann weiter entwenden würde, dass ich dann halt irgendwann sterbe und wie auch immer. Und deswegen haben die halt ihn weggenommen, nicht weil es mir irgendwie... Das heißt, man hat dir ein weiteres Mal Unrecht getan und dir dein Kind weggenommen. Genau. Diesmal der deutsche Staat. So sieht das nämlich aus. Mhm. Erstmal ein Arschtritt von der Familie, dann vom Jugendamt. Mhm. und dann vom Ex-Freund, mit dem ich 4 Jahre zusammen war. Da hast du aber schon mit deinen zarten 21 Jahren wahnsinnig viel hinter dir und erlebt schon. Ja. Und jetzt darfst du dein Kind gar nicht mal so oft sehen. Nee, das finde ich am meisten traurig. Kann das denn sein? Ja, entschuldige bitte. Ich möchte gar nichts in mein Leben, nichts. Materielle Sachen interessieren mich nicht. Mhm. Ich habe wirklich 4, 5 Anwälte gehabt, die auch zu nichts gebracht haben. Die Jugendamt hat immer eine Hand höher, leider. Mhm. Aber ich kann denen auch nichts sagen. Ihnen geht's gut und das ist die Hauptsache. Und besteht denn die Hoffnung vielleicht jetzt, wenn mehr Zeit vergeht, dass du ihn dann vielleicht in den nächsten Jahren dann auch öfter sehen wirst können? Oh, das ist mein allergrößter Traum. Ja. Das möchte ich so gerne, so gerne. Du hast gerade gesagt, Selina, das war ekelhaft, mit diesem Mann da zu schlafen. Genau. Das heißt, er hat dich quasi zum Sex gezwungen. Genau. Das bedeutet, dass dein Kind eigentlich durch einen erzwungenen sexuellen Akt entstanden ist. So sieht das nämlich aus. So sieht das aus. Um nicht zu sagen, durch eine Vergewaltigung. Ja. Dennoch liebst du dein Kind über alles und Oh, ja. Das kam aber jetzt sehr von Herzen. Oh ja. Und das trennst du vollends voneinander. Und dein Kind ist dein Kind und das ist dein Heiligtum. Das bin ich auch. Das ist er. Mhm. Ich bin sehr stolz auf ihn. Das ist schön, dass du das so siehst. Es hätte auch sein können, dass du dich erinnert fühlst an die schlimme Zeit und eine Distanz zu dem Kind hast. Aber das ist nicht so. Domian, es gibt so viele Sachen auf dieser Erde, so viele. Es gibt gute Sachen, schlechte Seiten, genau wie bei diesen Religionen, Politiken und wie auch immer. Und es kommt immer im Endeffekt wieder zu. Also was ein Mensch rüberbringt, was ein Mensch macht, das macht er nur für sich selber, nicht für irgendeinen anderen Menschen. Wenn man glücklich ist, wenn man traurig ist, wenn man sich... Weil, Domian, am allermeisten, wenn ich mich im Spiegel angucke, kann ich immer noch sagen, gut, dass ich keine Prostituierte geworden bin, gut, dass ich keine kriminelle Sachen gemacht habe, gut, dass ich keine Drogen genommen habe. Das finde ich auch. Weißt du, Selina, da sagst du etwas sehr Richtiges. Denn nach all dem, was man mit dir gemacht hat und was du hast aushalten müssen, hätte all das passieren können. Und du kannst eigentlich mit stolzem Gesicht in den Spiegel schauen. Du hast eine sehr, sehr große Lebensleistung hingelegt. Du hast dein Kind zur Welt gebracht. Du hast dich befreit von all dem, was dir so viel Schaden zugefügt hat. Und bemühst dich jetzt nach allem, ja, mit allen Mitteln auch weiterhin einen engeren Kontakt herzustellen zu deinem Kind. Das ist schon sehr viel und sehr gut. Danke. Kompliment, wirklich. Was machst du sonst so, Selina? Du bist 21. Hast du einen Beruf, einen Job? Arbeitest du? Ich habe mit der Schule angefangen, sozialpädagogische Assistentin. Mhm. Super, super. Und ich möchte unbedingt in diesen Bereich Jugendamt reinkommen. Und weißt du, dass du auch eine verdammt gute Mitarbeiterin dann irgendwann werden wirst? Ich hoffe. Ja, weißt du warum? Weil du hast etwas allen voraus. Da können die Leute 10 Semester studieren. Das haben die nie drauf, was du drauf hast. Nämlich du hast einen großen Erfahrungsschatz. Und du weißt, wie das Leben spielt. Verrückt. Ja, und das ist etwas, ein großes Fund, was eine große Erfahrung, die du hast, die du dann vielleicht auch wieder ins Gute umsetzen kannst und anderen Menschen helfen kannst später. Dazu sage ich nur Inshallah. Bitte? Inshallah. Ja, genau. Ja. Danke. Du bist eine sehr nette junge Frau, muss ich sagen. Das Kompliment möchte ich dir sehr ehrlich sagen. Danke. Und wünsche dir für dein Leben alles Gute. Dankeschön. Und vor allen Dingen, dass sich der Kontakt weiter verdichtet mit deinem Kind. Das ist ja auch sehr wichtig. Das bleibt auf jeden Fall. Ja, und dass du beruflich dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Und dass du das geschafft hast mit dem Sprechen, ist ja auch schon eine tolle Leistung. Das zeigt mir, wie viel Energie in dir steckt und wie viel Wille du hast. Eine starke junge Frau. Danke. Super. Freue mich, dich kennengelernt zu haben, Selina. Mich auch. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Dir noch viel Spaß heute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und weiter mit unserem Thema Tatort Familie und der Karin. Und Karin ist 54. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ich habe da ein Problem, und zwar, ich war 19 Jahre alt und hatte meinen Verlobten, und ich war auf Sonderurlaub, weil ich war vorher im Kloster, im Heim, und bin dann zu Silvester mit meiner Mutter und meinem Verlobten rausgegangen, und meine Mutter ist mit dem ins Bett gestiegen. Moment mal, ich verstehe dich. Du warst eben im Kloster, im Heim. Ja. Wie viele Jahre? Ja, ich bin von 13 bis 18 war ich in Aachen im Kloster. Und dann bist du zu deinen Eltern, zur Mutter gezogen? Dann bin ich zurückgekommen in der Heimat. Ja. Und bist auch zu deinen Eltern gezogen? Ich habe meinen Verlobten kennengelernt. Und bist auch zu deinen Eltern gezogen? Nein, ich habe eine Stelle gehabt hier im Ort. Ja, verstehe. Ne, und bin zu Silvester mit meiner Mutter zusammen ausgegangen. Und kurz nach Silvester wollte sie mir dann beichten, dass sie schwanger ist. Das konnte sie aber nicht. Und hatte mir das auch verschwiegen, dass das Kind, was sie erwartete, von meinem Verlobten war. Von deinem Verlobten? Ja, ich habe ihm geheiratet, habe mit ihm 4 Kinder bekommen. Und danach habe ich erst erfahren, dass mein Bruder, der ist jetzt 34 Jahre alt, von meinem Mann war. Und mein Bruder möchte, dass ich mich mit meiner Mutter versöhne. Und ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Das war jetzt so schnell. Nach wie vielen Jahren hast du es erfahren? Nach 34 Jahren? Ja, also praktisch nur ich hatte 4 Kinder von ihm gekriegt. Ja. Meine Jüngste war damals knapp 5 Jahre alt, wie der mich verlassen hat. Und da war mein Bruder aber schon da, ne? Aber du lebst, ein Jahr lebst später, wie mein Bruder geboren ist, selber ein Kind gekriegt. Lebst du denn heute mit dem Mann noch zusammen? Nein. Nein. Geschieden. Und wer verlangt das jetzt, dass du dich versöhnst? Mein Bruder. Der Bruder, also das, ja, entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen nachfrage, weil es ist eine komplizierte Geschichte. Ja, richtig. Der Bruder, also das ist der Vater ist dein ehemaliger Verlobter, ne? So. Genau, ist mein Ehemann, ja. Dein Ehemann, so. Und der verlangt, dass du dich mit der Mutter versöhnst. Ja. Wie alt ist die Mutter? Meine Mutter wird jetzt 74. Ist die Mutter gesund, krank, fit? Ja, die hat Diabetes, ne? Und wie ist überhaupt euer Verhältnis miteinander? Gar nicht mehr. Seit dem Tag an, wo ich das erfahren habe, habe ich den Kontakt abgebrochen. Ach so. Also ich habe mit meiner Mutter jetzt fast 18 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Du hast es erfahren von wem? Von meinem Bruder. Weil er hat rausgekriegt, wer sein Vater ist. Und da ist das, mein Mann hat das auch zugegeben. Er hat nur gesagt, er hätte das damals nicht zugegeben, weil er nicht eingesehen hat, dass er Unterhalt zahlen sollte. Mhm. Die Beziehung zu deiner Mutter bis zu dem Zeitpunkt, als du das erfahren hast, wie war die denn da? Ja, wenn man das so nimmt, habe ich ja nie richtig eine Mutter gehabt. Ne? Ich habe damals als Kind war ich Schlüsselkind. Also mit 8 Jahren war ich schon Schlüsselkind. Sie war dann arbeiten. Und ja, aber so die Jahre danach dann? Ich habe schon etliche Löcher im Kopf gehabt von den Schuhen, von den Pumps, wo die mir mit auf den Kopf zusammengetrimmert hat. Ach so, das hat sie gemacht, als du ein Kind warst. Ja, also... Und hinterher, als du... Nie gewesen. Ja, und hinterher, als du erwachsen warst, als du eben noch nicht wusstest von dieser Geschichte, wie war da das Verhältnis? Ja, sie hat ganz einfach den Kontakt zu der Familie behalten, weil es waren ja die Enkelkinder. Die hat sie dann auch regelmäßig, hat sie uns besucht, bis zu der Kommunion, wo meine jüngste Tochter zur Kommunion gegangen ist. Und dann fiel das dann auf, dass sie ein ganz intensives Verhältnis zu meinem Mann hatte. Ne? Und dann weiter hier und weiter da und ja. Und du kriegst es nicht über das Herz zu sagen, ich... Ich kann das nicht. Jetzt haben wir gerade so viele Jahreszahlen genannt. Sag mir nochmal, seit wie vielen Jahren weißt du das jetzt? Also ich weiß das, seitdem mein Bruder 18 ist. Seit wie vielen Jahren weißt du das jetzt? Ja, das sind ungefähr 12 Jahre. 12 Jahre. 12 Jahre Funkstille? Ja. Und sie will den Kontakt zwar zu mir haben und mein Bruder sagte, er würde auch den Kontakt zu mir wieder aufnehmen, indem ich mich mit meiner Mutter versöhne. Das heißt, diese vielen Jahre bist du schon am Kämpfen mit der Überlegung, soll ich nicht? Ja. Aber ich habe auch den Versuch schon gestartet, ich habe auch schon da vor der Tür gestanden, aber ich kann es nicht. Ich will dir mal spontan was sagen. Ich kann dich verstehen. Also spontan, wie du es jetzt geschildert hast, ist das ja schon auch eine irre Geschichte. Ja, extrem war das. Ja. Vor allen Dingen, dass meine Mutter dann auch noch die Frechheit hatte, wie ich zum zweiten Mal geheiratet, dass die zu mir gesagt hat, ich wäre eine männergeile Straßennutte. Mhm. Und das war das Ende. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sag, möchtest du den auch haben? Mhm. Warum verlangt der oder warum wünscht der Bruder sich das eigentlich so sehr? Ja, der sagt also, er würde den Kontakt zu mir aufnehmen, wenn ich mich mit meiner Mutter versöhnen würde. Und warum versöhnt die Mutter sich nicht mit dir? Ja, sie hat es ja schon versucht, ich habe sie ja schon mal getroffen. Sie blieb auch stehen und wollte mit mir reden, aber ich konnte das nicht. Ich habe gesagt, wenn du jetzt nicht weitergehst, ist das, dann stirbst du. Okay, sie ist nur einfach, ihr habt euch zufällig getroffen, oder wie? Ja, ja. Ja, gut, aber sie ist nicht von sich aus bewusst auf dich zugegangen und hat das Gespräch gesucht. Ja, die kam auf mich zu und blieb stehen. Also sie, ja, aber es war ein Zufall, ne? Dass sie, reden, ne? Ach so, sie wollte schon mit dir. Mhm. Na, aber ich sehe rot, wenn ich die Frau sehe. Mhm. Da ist ja so viel zerstört. Ja. Einmal, wenn du mir erzählst, was sie mit dir als Kind gemacht hat und ja, dann diese Geschichte. Sicher tut Verzeihen einem selbst auch gut. Das ist schon wahr. Aber es gibt vielleicht auch Dinge. Ja, man sagt ja immer, man kann vergessen, man kann verzeihen, aber vergessen nicht. Aber ich bring's einfach nicht fertig. Hm. Ich sehe in dem Moment, obwohl ich ja selber schon fast 10 Jahre weg bin von meinem Mann, ne? Trotzdem. Ich kann das verstehen, Karin. Also wenn ich das so ganz, ganz subjektiv jetzt mir vorstelle, ich, soweit man das überhaupt kann, wenn ich mich in dich hineinversetze, ich könnte das auch nicht. Ja. Ich könnte das. Hab ich ja angerufen, die wollte. Ich könnte es auch nicht und ich würde die Sache einfach auf sich beruhen lassen und das ist so eine Verletzung, die Frau dir zugefügt hat. Ja. Das war ja nicht nur, ich bin ja damals freiwillig ins Heim gegangen, weil ich bin ja vom den Liebhaber meiner Mutter vergewaltigt worden und bin dann zum Jugendamt gegangen, habe gesagt, ich möchte von zu Hause weg, ich werde erst nur geprügelt. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung wegen sexuellem Missbrauch und meine Mutter hat gegen mich ausgesagt, hat mit dem Mann übergehalten und ich habe den Prozess verloren. Ja, komm, dann tschüss, dann war's das. Dann war's das. Ich bin ja nicht umsonst im Heim gewesen. Mhm. Und ich war im Kloster, bei weißt den du, Nonnen, du, du, ist nicht einfach. Du, ja, das glaub ich dann auch noch. Du musst dir nur eins überlegen, du musst auch die Möglichkeit durchspielen, dass deine Mutter irgendwann stirbt. Und du musst dich jetzt so verhalten, dass du hinterher sagen kannst, ja, ich habe mich richtig verhalten. Nicht, dass du dann irgendwie eine Überlegung hast, ja, hätte ich vielleicht doch mal das gemacht. Nee, ich glaube nicht, weil ich habe immer gesagt, ich werde mich davon überzeugen, dass die wirklich weg ist. Ne? Ah, ich verstehe. Dann ist das Klügste wahrscheinlich, ist die Distanz zu halten, weit weg zu sein von dieser Frau und es dann eben auch hinzunehmen, ja, dass du den engen Kontakt mit dem Bruder nicht hast. Ja. Ich verstehe es auch nicht so recht von ihm, dass er so einen offensichtlich Druck auf dich ausübt oder das so verlangt. Ja, das Schlimme der ganzen Sache ist ja wegen meine Kinder. Die Kinder sagen, Mama, was ist das jetzt? Ist das jetzt unser Onkel oder ist das unser Bruder? Wie alt sind die Kinder? Ja, die Älteste ist 35. Na gut, denen kannst du es ja erklären. Ja, und ja. Der Jüngste ist jetzt 22 geworden. Dem kannst du es auch erklären. Den kann ich das schon erklären, aber die sind immer noch dran. Ne? Ja, was ist das jetzt für die Kinder? Ist es jetzt wirklich der Onkel? Du hast mein Bruder oder ist es der Bruder von den Kindern, ne? Du hast den Kindern das noch nicht richtig klar erklärt. Doch, Kinder wissen Bescheid. Ach so, das ist eine Frage des Begriffs jetzt. Von dem gleichen Vater sind. Ja. Also Karin, ich könnte, glaube ich, diesen Schritt auch nicht auf die Frau zumachen. Nee. Unter denen, also nach dem, was du mir alles erzählt hast, nein. Ich meine, ich muss ja in dem Sinne auch auf meinen Bruder verzichten. Aber wenn das das Einzige ist, was uns zusammenhält oder zusammenbringt, kann ich das nicht. Muss ich auf meinen Bruder verzichten. Ja. Ich würde gerne noch eine andere Meinung einholen. Das kann ja nie schaden. Das heißt, wir würden dich nochmal anrufen. Bist du einverstanden? Mhm. Gut, liebe Karin. Dann machen wir das gleich und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Silvia, 60 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Silvia. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Ich darf du sagen. Nein, nein, ich sag's ja auch. Ja, okay. Da muss ich ja fragen, darf ich du sagen. Das ist ja hier noch üblich bei uns, dass wir uns alle duzen. Okay, vielen Dank. Silvia. Also ich rufe auch an zu dem Thema Tatortfamilie. Bei mir ist es zwar schon länger her, aber du bist jetzt der einzige fremde Mensch, mit dem ich überhaupt drüber rede. Was heißt, ich, die engsten Freunde wissen es nicht, meine Bekannte wissen es nicht. Mein Vater hat meine Mutter damals erschossen. Dein Vater hat seine Mutter erschossen? Und dann sich selber. Er hat zwar noch 2 Tage bewusstlos im Krankenhaus gelegen. Hm. Da habe ich ihn auch noch gesehen. Meine Mutter durfte man nicht mehr sehen. Wie alt warst du, als das passierte? 19. 19? Ja. Warum hat er das getan? Ja, das weiß bis zum heutigen Tag niemand. Wie wurde das denn damals nach außen dargestellt? Da ist sogar in der Bild-Zeitung gekommen, was ich eigentlich unverschämt gefunden habe, dass ein eifersüchtiger Ehemann seine Ehefrau erschossen hätte. Meine Mutter war aber nicht der Typ, dass sie fremdgegangen ist oder sonst irgendwas. Also völliger Blödsinn mit dem eifersüchtigen Ehemann. Ja, er war zwar eifersüchtig, muss ich sagen, das ist richtig. Und er hat auch öfters Aggressionen abgelassen. Hm. Aber einen Grund hat er eigentlich gar nicht gehabt, gell, von dem her. Hm. Und diese Geschichte hast du so dein Leben lang so niemandem erzählt? Keiner Mensch erzähle. Ich konnte auch bis vor 6, 7 Jahren nicht einmal mit der eigenen Verwandtschaft drüber reden. Bist du verheiratet? Nicht mehr. Hast du es deinem Mann erzählt? Ja, der war damals, war ich schon verheiratet. Ich habe ziemlich jung geheiratet. Ja. Habe schon 2 Kinder gehabt. Ach so, du warst mit 19 schon verheiratet? Ja. Ach so. Mhm. Ja, ich habe mit 17 geheiratet. Dann hat er das ja mitbekommen. Er hat mich damals morgens von, weil unser kleiner Sohn immer morgens zur Oma gehen sollte, weil mein Mann und ich bei der Arbeit waren. Mhm. Und dann ist mein Mann zu mir ins Geschäft gekommen, schneeweiß, und hat gesagt, ich muss sofort aufhören und mit ihm nach Hause. Da sind wir zu uns nach Hause gegangen. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, ich durfte aber nicht mehr in die Wohnung. Mhm. Und ich weiß auch die ersten 5 Tage gar nichts mehr. Ich weiß nichts von der Beerdigung. Ich weiß nicht, wer die Wohnung ausgeräumt hat. Du warst so unter Schock. Ich weiß. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, wir sind zu dritt gewesen. Aber die wissen Bescheid, die anderen, ja, natürlich. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ich hatte einen größeren Bruder, ja. Was so kurios in der Geschichte auch ist. Meine ganze Familie, das heißt, was so meine Eltern ausgingen und meine 2 Brüder und ich, mhm. Von denen 4 ist nicht einer so alt worden, wie ich heute bin. Ach so. Mhm. Von dem her. Meine Mutter war damals 51, mein Vater war 48, mein großer Bruder, wo noch gestorben ist, war 45 und mhm. mein kleiner Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. Ja. Du hast wie viele Kinder? Ich habe selber 2. Wissen die Kinder von diesem Drama? Ja, der Große, ja, der Kleine nicht. Wie alt ist der Kleine? Was soll ich Kleine sagen? Halt Kleine, sondern der ist halt 34. 34, und dem hast du es noch nie erzählt? Nee. Warum? Ich weiß nicht, ich kann nicht drüber reden mit ihm. Hm. Der ist so sensibel, so anhänglich. So, Schämst du dich für deine Eltern oder für deinen Vater, dass er das getan hat? Ja. Natürlich. Am Anfang habe ich mich ganz arg geschämt, wo ich dann durch die Straße gelaufen bin, gell, und die Nachbarn und alles hat zertuschelt hinter meinem Rücken. Das merkt man ja noch. Wie war denn das Verhältnis zwischen deinen Eltern? Eigentlich recht gut, muss ich sagen. Umso erschütternder und unbegreiflicher das Ganze. Ja, das war so... Er hat immer wieder so Eifersuchtsattacken gehabt. Meine Eltern waren beide in der Gastronomie tätig. Mhm. Aber deine Mutter hat ihm keinen wirklichen Anlass geliefert? Überhaupt nicht. Von dem her, nö. Also meine Mutter war mit Sicherheit die treueste Seele, wenn man sich vorstellen kann. Das heißt, wenn dein Vater wie auch immer geartete seelische Probleme hatte und sich selbst das Leben genommen hätte, ja, wäre das ja noch was anderes gewesen. Aber er hat ja auch die Mutter mit in den Tod gerissen. Warum, warum, warum? Ja, das fragt man sich, selbst nach so vielen Jahrzehnten frage ich mich halt noch, warum? Das glaube ich, wenn man so viele Jahrzehnte darüber nachdenkt, hast du nicht manchmal so ganz fast schon abwegige Theorien? Es muss ja, ja, es muss ja eine Ursache gehabt haben, einen Grund gehabt haben. Ich weiß nur, wenn er manchmal gerade so seine Eifersuchtattacke gehabt hat, dann hat er immer gesagt, ich krieg keinen anderen. Also liegt es vielleicht doch irgendwie in der Eifersucht, obwohl sie gar nicht begründet war, ja, aber er war so hysterisch eifersüchtig. Ja, und seltsamerweise, wir waren ja drei Kinder, mhm, wir waren auch alle drei von ihm, ja. Ganz klar, früher hat es ja das nicht gegeben, da sind ja die Frauen sowieso nicht so fremdgegangen oder scheiden lassen wie heute. Mhm. Und er hat mich aber als alleinige Erbin eingesetzt. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mir Jahrzehnte im Kopf mache und aus welchem Grund, was hat er gegen meine Brüder gehabt. Mhm. Hast du das denn so alles dann, war das, ging es um viel Geld? Ja, es ist gegangen. Ich habe es dann auf drei aufgeteilt. Ach, du hast es dann aufgeteilt? Ja, mhm, ja. Ich habe es ganz automatisch. Das war natürlich dann auch schlimm für deine Geschwister. Warum die eine und warum nicht wir, ne? Ja, klar. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, das Kuriose, es wird keiner so alt wie ich. Mhm. Und ich bin jetzt selber schon in Frührente geschickt worden, weil ich krank bin. Mhm. Und ich frage mich jetzt immer, ist jetzt mein Zeitpunkt auch schon gekommen? Naja. Weil, wie gesagt, ist ja noch kurz überhaupt über 55 wurde. Pass auf, du wirst 100 Jahre alt. Oh, lieber Gott, netter. Ja, ja, netter. Wenn du gesund, einigermaßen gesund dich hältst, dann, dann, ja, ist das doch sicher eine schöne Sache. Hast du in all diesen vielen Jahren auch Hassgefühle auf deinen Vater gehabt mal? Komischerweise gar nie. Komisch, ne? Eigentlich hat er doch deine Mama genommen. Selbst am Anfang, wo er immer gesagt hat, warum hast du meine Mutter mir wenigstens nicht gelassen? Mhm. Warum, warum? Mhm. Und komischerweise, ich habe ja Jahre danach Albträume gehabt, weil wie gesagt, ich habe ja das gar nicht mehr sehen dürfen alles. Mir hat ja niemand mehr auch in die Wohnung gelassen, nichts mehr. Und wahrscheinlich in der Zeit damals hat sich auch keiner psychologisch betreut oder so. Nee. Das musstest du alles mit dir alleine ausmachen. Ja. Mhm. Habe ich eigentlich auch, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren, dass ich überhaupt mit jemandem drüber reden, mhm, kann, von dem her. Und, ich habe Albträume, ich habe, was weiß ich was, für Träume, das schon alles waren. Ich sehe meine Mutter, ich sehe meinen großen Bruder, meinen kleinen Bruder, ja, aber mein Vater erscheint nie. Nie? Nie. Die anderen erscheinen in den Träumen immer? Ja, da, mhm, kommt immer mal wieder, aber, mhm, nichts schlecht. Immer so, wenn einmal ein Fest ist oder wenn einmal sonst, mhm, irgendein Anlass ist, was auch immer. Du hast gerade gesagt, dass, oder hast erzählt, dass der Vater deine Mutter erschossen hat und sich selbst dann auch erschossen hat. Ja. Mit einem Jagdgewehr oder wie, was war das für eine Waffe? Domian, beim besten Willen, ich kann dir das persönlich nicht sagen. Weißt, wie gesagt, die ersten 5 Tage weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er mit seinem besten Freund ein paar Wochen vorher in Urlaub geflogen ist. Mhm. Oder gefahren, vielmehr damals, mit dem Auto. Und dass er sich da angeblich, hat der beste Freund hinterher der Familie erzählt, die haben es aber lang verschwiegen, dass er sich da eine Waffe gekauft hat. Und dieser beste Freund hat auch keinen Anhaltspunkt gehabt, warum, nee, dieses Unglück passiert ist. Nee, der hätte auch gar nicht gesagt, aus welchem Grund, dass er das gemacht hat, können, ja, oder, ja, für was er die Pistole braucht. Er hat nur seinem besten Freund anvertraut, dass er die Pistole mit heimnehmen muss. Wie schlimm und wie traurig alles. Hätte er doch da vielleicht sein bester Freund schon irgendwelche Warnsignale, ja, geben können, ja, dann hätte man vielleicht dagegen reagieren, ja, können. Ja, ne? Ja. Von dem her, aber da ist nichts gekommen. Mhm. Der ist auch angeblich, wie sie mir nachher gesagt haben, sein bester Freund nicht zur Beerdigung gekommen. Aha. Silvia, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich möchte nur sagen, dass ich das auch sehr erstaunlich und auch sehr, sehr, sehr mutig finde, dass du das hier erzählt hast, wenn du so viele Jahrzehnte geschwiegen hast. Ja. Wir würden dich gerne auch nochmal zurückrufen, dann geht das jetzt nicht so abrupt alles hier vorbei. Ja. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Nacht wünsche ich Dankeschön. Dir Dankeschön. Tschüss, Silvia, tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Festival wieder mit einer offenen Themensendung. Gute Nacht, bis morgen.